Sechstes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Wir müssen nun unter dem Zwange der Verhältnisse, welche den Gang unserer Chronik bedingen, den Stargaroth der Propst für einige Zeit verlassen, um die Bekanntschaft eines ganz anderen Kreises derselben Stadt zu machen. Wir treten in das Haus des Akziseneinnehmers Bisjukin, in dem die längst erwarteten Petersburger Gäste soeben eingetroffen sind. Der Fürst Barnowalokow, ein alter Studiengenosse des Akziseneinnehmers, welcher irgendetwas revidieren oder einführen soll, und sein Sekretär Thermosesow, ebenfalls ein alter Bekannter und Gesinnungsgenosse Bisjukins. Es ist vormittags und der Postwagen, welcher die Gäste nach Stargaroth gebracht hat, macht eben vor dem Hause Halt. Bisjukin selbst war nicht zu Hause und so musste ihn seine Gattin vertreten. Diese interessante Frau, die sich viel mit Politik beschäftigte, sah dem Besuche des Gastes nicht ohne innere Bewegung entgegen. Sie wollte sich ihm von ihrer besten und vorteilhaftesten Seite zeigen und war vom frühen Morgen darauf bedacht, dass ihr Haus den besten Eindruck auf die Ankommenden mache. In aller Frühe prüfte sie sämtliche Gemächer und fand, dass eigentlich nichts ihrem Wunsch entsprach. In der Mitte des reinlichen, freundlich möblierten Wohnzimmers blieb sie stehen und dachte verzweifelt. Nein, das ist ja zum Tollwerden. Hier sieht es ja genauso aus wie bei Parachontsevs oder bei Tarjanow oder beim Postmeister. Mit einem Wort, wie überall. Vielleicht etwas besser. Die Uhr auf dem Kamin, diese Armleuchter und da steht das Klavier. Nein, das darf unmöglich so bleiben. Um dieser Kleinigkeiten willen will ich nicht die Verachtung der modernen Männer auf mich laden. Ich weiß, wie man moderne Männer der Tat aufnimmt. Ja, aber wo soll ich hin mit all dem Kram? Soll ich alles hinauswerfen? Das wäre doch zu schade. Die Sachen werden ja verderben. Sie haben Geld gekostet. Und was nützt es, sie hinauszuwerfen, wenn ringsum, im Schlafzimmer zum Beispiel, die Spitzengardinen? Naja, ins Schlafzimmer werden die Gäste ja nicht hineinschauen. Ich bringe nur meines Mannes Zimmer in Ordnung. Und damit rief die junge Beamtenfrau ihre Dienstboten und ließ sie sofort alles ihrer Meinung nach Überflüssige aus dem Arbeitszimmer ihres Gatten auf den Speicher bringen, sodass nichts weiter übrig blieb als ein Tisch, ein Stuhl und zwei Sofas. Ausgezeichnet, dachte Bisjukina. Wenigstens ein Zimmer im Hause, das anständig aussieht. Sie machte noch zwei große Tintenflecke auf den Schreibtisch und stieß den Spucknapf in der Ecke um, sodass der Sand sich über den Fußboden streute. Aber, oh Himmel, als sie wieder in den Saal zurückkehrte, bemerkte sie, dass sie das Allerärgste fast übersehen hätte. An der Wand hing ein Heiligenbild. »Jeremoschka, Jeremoschka, schaff sofort das Heiligenbild hinaus. Ich will es in die Kommode legen.« Das Bild wurde fortgeschafft und die besorgte Hausfrau begab sich in ihr Boudoir. Öffnete einen großen Nussbaumschrank, wählte aus ihrer reichhaltigen Garderobe die allerschlechtesten Stücke, rief ihr Dienstmädchen und ließ sich ankleiden. »Marfa, du liebst die Herrschaft wohl gar nicht? Warum sollte ich sie nicht lieben? Warum solltest du nicht? Nun, so ganz einfach, wofür solltest du sie denn lieben?« Das Mädchen wusste nicht, was es antworten sollte. »Was haben sie dir denn Gutes getan?« »Gutes? Nichts, gnädige Frau.« »Nun, du dumme Person, dann kannst du sie auch nicht lieben. Und in Zukunft bitte ich dich, die dummen Redensarten zu Befehl und gnädigste Frau und so weiter gefälligst zu lassen. Sag einfach ja und nein und was und warum. Verstanden? Zu Befehl kannst du nicht einfach ja sagen? Warum denn, gnädige Frau?« »Weil ich es so wünsche. Zu Befehl? Schon wieder. Ich hab dir doch eben erst befohlen, einfach Ja und Nein zu sagen.« »Ja, aber es wird mir sehr schwer, gnädige Frau.« »Schwer? Umso leichter wird's dir später werden. Alle werden einmal so sprechen, hörst du? Zu Befehl? Zu Befehl? Pack dich, dumme Gans. Ich schmeiß dich raus, wenn du mir noch einmal so antwortest. Einfach ja und mehr nicht. Bald wird es überhaupt keine Herrschaft mehr geben, verstehst du? Überhaupt nicht mehr. Sie werden bald alle in Stücke gehackt, verstanden? Ja, sagt das Mädchen, um sie irgendwie loszuwerden. Jetzt geh und schick mir den Jamoschka her. Nun ist aber noch etwas unbedingt nötig. Ich muss eine Schule hier haben. Und Madame Bisjukina gab ihrem Jamoschka 10 kupferne 5-Kopeken-Stück und befahl ihm, möglichst viele Straßenjungen herbeizuschaffen. Er sollte jedem von ihnen sagen, dass er von ihr noch einen zweiten Fünfer bekommen würde. Nach 10 Minuten kehrte ihre Moschke in Begleitung einer ganzen Horde zerlumpter Gassenbuben zurück. Die Bisjukina gab jedem 5 Kopeken, ließ sie im Kabinett ihres Mannes Platz nehmen und sagte zu ihnen, »Jetzt werde ich euch unterrichten und dafür kriegt jeder noch einen Fünfer. Ist euch recht so?« Die Jungen rümpften die Nase. »Naja, warum nicht? Wir verstehen doch nicht, aus Büchern zu lesen«, sagte einer von den Klügeren. »Ich will euch ein Lied lehren, da braucht ihr keine Bücher.« »Wenn's ein Lied sein soll, ist's uns recht.« »Jamoschka, setze dich auch dazu.« Jamoschka setzte sich und hielt verlegen die Hand vor dem Mund. »Also, jetzt singt ihr alle mit. Aus der Schmiede kommt der junge Schmied.« Die Buben sangen nach, so gut sie konnten. »Heil«, sang Madame Bisjukina vor. »Heil, heil«, wiederholten die Kinder. »Heil! Und 3 scharfe Messer trägt er unterm Rock. Heil!« In diesem Augenblick hob Jamoschka den Kopf, sah aus dem Fenster und rief, »Es kommt Besuch, gnädige Frau!« Die Bisjukina ließ das Lineal fallen, mit dem sie den Takt geschlagen hatte, und stürzte in den Saal. Ende des 6. Kapitels, gelesen von Schalkmar.